Abschnitt 5 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria Zurmühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript. Erster Teil. Die Erklärung. Als ich erwachte und meine Stube erhellte, war es 10 Uhr. Nachdem ich mich angekleidet hatte, drückte ich auf die Schelle und gleich darauf betrat Manny das Zimmer. »Werden wir bald abfahren?«, fragte ich. »In einer Stunde«, erwiderte Manny. »Kamen Sie heute Nacht zu mir, oder träumte ich dies nur?« »Es war kein Traum, doch kam nicht ich zu Ihnen, sondern unser junger Arzt Nettie. Sie schliefen unruhig und gequält. Er musste sie mit Hilfe des blauen Lichtes und der Hypnose einschläfern.« »Ist er Ihr Bruder?« »Nein«, entgegnete Manny lächelnd. »Sie sagten mir noch nie, welcher Nation Sie angehören. Sind auch Ihre übrigen Genossen von gleichem Typus wie Sie?« »Ja«, antwortete Manny. »Dies bedeutet, dass Sie mich betrogen haben«, sprach ich scharf. »Hier handelt es sich nicht um eine wissenschaftliche Gesellschaft, sondern um etwas ganz anderes.« »Ja«, erwiderte Manny gelassen, »wir sind alle Bewohner eines anderen Planeten, gehören einer anders gearteten Menschheit an. Wir sind Marsbewohner.« »Weshalb betrogen Sie mich? Hätten Sie mich angehört, wenn ich Ihnen mit einem Male die ganze Wahrheit gesagt haben würde?« »Ich hatte äußerst wenig Zeit, um Sie zu überzeugen. Deshalb musste ich, um der Wahrscheinlichkeit willen, die Wahrheit fälschen. Ohne diesen Übergang wäre Ihr Bewusstsein allzu sehr erschüttert worden. In der Hauptsache aber, was diese unsere Reise anbelangt, sprach ich die Wahrheit.« »Ich bin also dennoch Ihr Gefangener?« »Nein, noch sind Sie frei. Es bleibt Ihnen eine Stunde Zeit, Ihren Entschluss zu fassen. Wollen Sie die Fahrt aufgeben, so werden wir Sie zurückbringen und unsere Reise aufgeben, denn es hätte für uns keinen Sinn, allein heimzukehren.« »Wozu brauchen Sie mich?« »Um ein lebendiges Band zwischen uns und der irdischen Menschheit herzustellen, damit Sie unsere Lebensordnung kennenlernen und den Marsbewohnern die nähere Bekanntschaft mit der irdischen Ordnung vermitteln, damit Sie, falls Ihnen das erwünscht ist, in unserer Welt Vertreter Ihres Planeten seien.« »Ist dies nun bereits die volle Wahrheit?« »Ja, die volle Wahrheit, falls Sie die Kraft fühlen, diese Rolle durchzuführen.« »In einem solchen Fall muss ich es eben versuchen. Ich bleibe bei Ihnen.« »Ist dies Ihr endgültiger Entschluss?«, fragte Manny. »Ja, wenn nicht auch diese letzte Erklärung irgendeine Art Übergang bedeutet.« »Also wir reisen«, sprach Manny, ohne meine Stichelei zu beachten. »Ich gehe noch, um den Maschinisten einige Weisungen zu erteilen, dann komme ich wieder und wir wollen zusammen die Abfahrt des Eteronev beobachten.« Er verließ das Zimmer und ich blieb von den verschiedensten Gedanken bewegt zurück. Noch war die Erklärung nicht vollständig. Es blieb eine recht bedeutsame Frage übrig, doch konnte ich mich nicht entschließen, sie an Manny zu stellen. Hatte er bewusst, wissentlich meinen Bruch mit Anna Nikolajewna herbeigeführt? Mir erschien dies so. Wahrscheinlich sah er in ihr ein Hindernis für seine Ziele. Vielleicht mit Recht, doch hatte er den Bruch höchstens beschleunigen, nicht aber schaffen können. Freilich war dies eine dreiste Einmischung in meine persönlichen Angelegenheiten gewesen. Da ich aber nun bereits mit Manny verbunden war, musste ich meine Feindseligkeit gegen ihn unterdrücken. Es galt, das Vergangene nicht mehr zu berühren. Am besten würde es sein, nicht mehr an diese Frage zu denken. Im Allgemeinen bedeutete diese neue Wendung für mich keinerlei besondere Erschütterung. Der Schlaf hatte mich gekräftigt und es war schwer, nach dem am gestrigen Abend Verlebten noch über irgendetwas in Verblüffung zu geraten. Nun galt es bloß, den Plan künftiger Tätigkeit auszuarbeiten. Offensichtlich bestand meine Aufgabe darin, mich so schnell und so vollkommen wie möglich mit meiner neuen Umgebung vertraut zu machen. Am besten wird es wohl sein, ich befasse mich zuerst mit dem zunächst Liegenden, strebe dann Schritt für Schritt den Fernerliegenden zu. Als Zunächstliegendes erschien mir der Eteronev, seine Bewohner und unsere beginnende Fahrt. Der Mars war noch fern. Im besten Fall würden wir ihn, Mannys Worten zufolge, in 2 Monaten erreichen. Die äußere Form des Eteronef hatte ich bereits am vorhergehenden Abend erblickt. Sie war fast kugelförmig mit abpolierten Enden, gemahnte an das aufgestellte Ei des Kolumbus. Selbstverständlich war diese Form gewählt worden, um bei möglichst kleiner Oberfläche die größtmögliche Ausdehnung zu erhalten. Das heißt, bei dem geringsten Aufwand von Material die der Abkühlung ausgesetzte möglichst geringe Fläche. Was das Material anbelangte, so schien dieses aus Aluminium und Glas zu bestehen. Die innere Einrichtung sollte mir von Manny gezeigt und erklärt werden. Auch wollte er mich mit den übrigen Ungeheuern bekannt machen, wie ich bei mir meine neuen Genossen nannte. Manny kehrte zurück und führte mich zu den übrigen Marsbewohnern. Sie waren alle in dem Seitensaal versammelt, dessen ungeheures Kristallfenster die eine Hälfte der Wand einnahm. Das echte Sonnenlicht wirkte nach der fantastischen Helle der elektrischen Lampen angenehm. Es waren etwa 20 Marsbewohner zugegen. Mich deuchte, sie hätten alle die gleichen Gesichter. Der Mangel eines Bartes oder Schnurrbartes, ja sogar das völlige Fehlen von Runzeln und Falten, schien die Verschiedenheit ihres Wuchses gleichsam zu verwischen. Unwillkürlich heftete ich die Augen auf Manny, um ihn unter diesen mir fremden Kameraden nicht zu verlieren. Übrigens gelang es mir bald, zwischen ihnen meinen nächtlichen Gast Nettie zu erkennen, der sich durch seine Jugendlichkeit und Lebhaftigkeit auszeichnete, sowie den breitschultrigen Riesen Sterni zu unterscheiden, der mich mit kaltem, fast unheildrohendem Gesichtsausdruck betrachtete. Außer Manny sprach nur Nettie Russisch. Sterni und drei oder vier andere redeten Französisch, noch andere Englisch oder Deutsch. Untereinander unterhielten sie sich in einer mir völlig neuen Sprache. Anscheinend ihre Muttersprache. Diese war wohlklingend und schön, und ich bemerkte mit Vergnügen, dass die Aussprache offensichtlich keine großen Schwierigkeiten bot. Ende von Abschnitt 5.